Die Frontberichte bringen von Bord eines Vorpostenbootes einen Erlebnisbericht über den Einsatz der neuartigen Sprengkörper schwersten Kalibers gegen England. Auf einem Vorpostenboot am Invasionsgebiet im ersten Morgenlicht. Da hat man schon lange nicht mehr so helle Gesichter nach durchwachter Nacht gesehen wie hier. Und nach vielen nächtlichen Wachstunden und kleinen Gefechten die müden Augen aufgehellt sind und leuchten. Unter dem brausenden Heulen, das vom Festland nach Südengland zieht. Geschosse, die vom Geheimnis umgeben waren, sind unterwegs. In die neuen Gewichte im Kräftespiel des wägenden Krieges, das verspürt ein jeder. Von deutschen Ingenieuren und Arbeitern in schwerster Leidenszeit der Heimat geschaffen, ziehen sie jetzt auf und abschwellend nach England. Darunter stehen unsere Boote. So zogen sie in der Nacht. So brausen sie jetzt wieder im ersten Licht des Morgens. Die Heizer sind aus den Maschinenräumen gekommen und stehen an Oberdeck. Frage an den Kommandanten, dürfen wir nach oben? Jawohl. Die Funker strecken die Köpfe aus dem Bulleis. Die Brücke reckt die Ohren raus. Was sie drüber wegorgelt, trägt auch ihren Grimm, trägt alle ihre Wünsche, trägt die Wünsche nach Vernichtung mit. Des Feindes, der uns nicht nur hier draußen auf unseren Booten, sondern auch drüben in unserer Heimat schonungslos zerbrechen wollte. Jetzt ist zum Gegenschlag ausgeholt worden, aber kein lärmender Jubel darüber. Dazu sind hier die Stunden zu schwer am Rennen.